Hi, Kinners. Ich bin's, Captain Blaubeer. Ihr wisst ja, dass ich früher über alle 7 Ozeane geschippert bin und dabei jede Menge geradezu haarsträubende Abenteuer bestehen musste. Heute sind die Zeiten auf hoher See vorbei. Ich lebe zwar immer noch in der Kapitänskajüte auf meinem guten alten Kutter, aber das steht ja nun an Land. Wir beide, mein Kutter und ich, sind sozusagen im wohlverdienten Ruhestand. Nicht, dass ihr glaubt, Ruhestand hätte was mit Ruhe zu tun. Nö, nö, hier ist immer was los. Dafür sorgen schon die 3 Bärchen. Das sind meine Enkel. Und Hein Blöd, der Leichtmatrose. Diese 4 leben auch hier auf dem Kutter und sind gewissermaßen meine Mannschaft. Die 3 Bärchen sind die besten und prachtvollsten Enkel, die man sich vorstellen kann. Ich bin sehr stolz auf sie, denn es sind 3 ausgesprochen helle Köpfchen. Gerade das kann man von Hein Blöd, meinem Leichtmatrosen, leider nicht behaupten. Nö, helle ist er wirklich nicht. Aber er ist ein liebenswerter Kerl und er gehört seit langer Zeit zur Mannschaft auf diesem Kutter. Wenn ihr nun meint, dass wir 5 hier an Bord ein beschauliches Leben führen, dann habt ihr euch getäuscht. Zwar sind die gefahrvollen Zeiten auf hoher See vorbei, aber erst neulich ist mir etwas widerfahren, was sogar noch schlimmer war als alle Piratenüberfälle, die ich je erlebt habe. Es war in einer Vollmondnacht und ich wusste, dass ich verwandelt werden würde. Und damit niemand dieses schreckliche Geschehen mit ansehen musste, habe ich mich in meiner Kajüte eingeschlossen. Aber das war natürlich ein Fehler. Als meine 3 Enkel nämlich merkten, dass ich mich versteckt hatte, wurden sie neugierig und begannen gleich an die Tür zu klopfen. Hey Opa! Warum hast du dich eingeschlossen? Lass uns rein! Besser nicht, Kinders. Hä? Ich will euch nur einen schrecklichen Anblick ersparen. Wenn du nicht freiwillig aufmachst, schlagen wir die Tür ein. 1, 2... Sure, was sollte ich da machen? Die 3 waren wirklich drauf und dran, meine schöne Kajütentür kaputt zu machen. Also habe ich nachgegeben und sie hereingelassen. Was ist denn los, Opa? Wieso ist das hier so dunkel? Richtig unheimlich ist das. Das ist, damit man nicht so gut sehen kann, was mit mir passiert in dieser Nacht. Denn dies ist die Nacht... Die Nacht des Werbeers! Obi! Du kannst einem ja richtig Angst machen. Es begann vor vielen 100 Jahren, als ein Vorfahr der Familie Blaubeer durch einen tiefen, finsteren Wald marschierte. Ihm war nicht ganz geheuer dabei, denn der Wald galt im Volksmund als böse und verwunschen. Da begegnete er plötzlich einem Computerprogrammierer. Einem Computerprogrammierer? Vor vielen 100 Jahren? Wie soll das denn gehen? Ach ja, na ja, ich sagte doch, ein verwunschener Wald. Und das war natürlich kein richtiger Computerprogrammierer, sondern ein mächtiger, böser Zauberer. Aha, das ist jetzt wieder logisch. Na, also jedenfalls, der verwunschene Computerprogrammierer, Zauberer, also der stellte dem Vorfahren von mir 3 schwierige Aufgaben. Wenn er sie löst, bekommt er die Tochter des Königs zur Frau und ein Freilos der Klassenlotterie. Wenn nicht... Dann wird er mit einem Bann belegt. Die erste Aufgabe war, was ist eine Festplatte? Das ist einfach. Eine Festplatte ist eine Metallplatte in einem versiegelten Computerlaufwerk. Ja. Das konnte mein Vorfahre aber noch nicht wissen. Also antwortete er, eine Festplatte ist eine festlich geschmückte Schlachtplatte mit Thüringer Mettwurst, Kartenschinken und Rauchfleisch. Das war natürlich schon mal daneben. Die nächste Frage war, was ist ein Hauptmenü? Ein Computermenü, das sich normalerweise in der Menüleiste befindet und dessen Menüfenster geöffnet wird? Das weiß heutzutage jedes Kind. Mein Vorfahr beantwortete, der wichtigste Gang in einem mehrteiligen Menü, meist bestehend aus einem üppigen Fleisch- oder Fischgericht mit zureichender Beilage, etwa Kartoffeln in Sahnesoße. Also wieder daneben. Die dritte Frage lautete, was ist eine Schnittstelle? Am einfachsten, der Punkt, an dem die Kommunikation zwischen Computerbenutzer und Computer stattfindet. Das ist ja heutzutage Allgemeinwissen, aber mein Vorfahre antwortete, eine Schnittstelle ist die Stelle an einem knusprigen Braten, wo er aufgeschnitten wird. Das gilt auch für Würste, Geflügel und Cremetorten. Das war wieder falsch. Also belegte der böse Zauberer meinen Vorfahren mit folgendem Bann. Alle 100 Jahre soll sich ein Nachfahre deiner Familie in ein schreckliches Ungetüm, den Werbär, verwandeln, wenn es im April Vollmond wird. Wieder sind 100 Jahre vorbei. Es ist April und seht, gleich ist der volle Mond erreicht. Doch, es geht los. Geheimnisvolle Mächte hatten Besitz von mir ergriffen. Erbarmungslos schüttelten sie mich und warfen mich hierhin und dorthin und ließen mich hilflos in der dunklen Kajüte herumtaumeln. Och, es war einfach furchtbar. Schließlich aber war es vorbei und ich spürte, dass ich mich verwandelt hatte. Doch ich wusste nicht in was. Meine Enkel machten das Licht an und fuhren entsetzt zurück. Oh nein! Das ist doch noch viel grässlicher, als ich es mir vorgestellt habe. Das wandelnde Grauen. Worin habe ich mich verwandelt? Ist es so schrecklich? Gib mir einen Spiegel. Och, ich habe mich in ein Blöd verwandelt. Oh Mann, das ist wirklich herbe. Wir möchten nicht in deiner Haut stecken. Wie lange hält der Bann denn an? Solange Vollmond ist. Ausgerechnet heute, wo Kegelabend ist. So kann ich doch nicht unter die Leute. Es kommt was Gutes im Fernsehen. Ach ja, was denn? Der Werwolf von London. Sehr komisch. Wirklich sehr komisch. Da gab es doch nichts zu lachen. Das war doch nicht komisch. Nein, das war überhaupt nicht komisch. Nicht ein bisschen. Schließlich sah ich aus wie Heinblöd. Und das ist wohl die allerhärteste Strafe, die einen rechtschaffenden Seemann treffen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich fühlte? Es war das seltsamste Gefühl, das ich je hatte. Es war so eigenartig, also mir fällt kein anderes Wort ein. Es war so blöd. Tja, so war es. Wie gut, dass ich nur für die Dauer jener Vollmondnacht verwandelt war. Denn länger hätte ich das nicht ausgehalten. Es war wirklich das reine Grauen und kein bisschen komisch. Komisch, das ist etwas ganz anderes. Und wenn einer weiß, was komisch ist, dann ich. Tja, großes Seemeeren-Ehrenwort. Ich bin sozusagen Experte in Sachen Humor. Auf allen 5 Kontinenten kennt man mich als höchst unterhaltsamen Witzeerzähler. Jada, der über Intelligenz, Reife und Lebenserfahrung verfügt, schätzt mein großes Talent als Erzähler und bewundert meinen gewaltigen Vorrat an geistreichen Scherzen und heiteren Anekdoten. Nur die Jugend weiß oft nicht zu würdigen, wie perfekt ich die hohe Kunst des Witzes beherrsche. Das musste ich erst vor wenigen Tagen wieder feststellen. Da machte ich einen kleinen Rundgang über das Deck meines alten Kutters und traf meine 3 Enkel, wie sie an der Reling standen und sich gegenseitig Witze erzählten. Gar nichts, da hättet ihr mal meine Schwiegermutter sehen müssen. Ah, scherzende Jugend. Gibt es einen Anblick, der das Herz der älteren Generation mehr erheitert und ergötzt? Wohl kaum. Was wäre das Leben ohne eine Prise Humor? Wohl eine schale Speise? Auch ich pflegte in meiner Jugend manch kuriosen Karlauer zum Besten zu geben. Hoho! Kennt ihr zum Beispiel jede heitere Anekdote über Bismarck, der sich gerade mit seinem Feldmarschall... Nein, kennen wir nicht. Wollen wir auch nicht kennenlernen. Wir suchen uns unsere Witzbekanntschaften lieber selber aus. Nanu, warum so schroff nunmehr? Gerade eben wart ihr doch noch heiteren Gemüts. Nimm's bitte nicht persönlich, Opa, aber der Humor hat sich geändert im Laufe der Zeit. Man lacht nicht mehr über Anekdoten, man sagt auch nicht mehr heiteren Gemüts, man sagt gut drauf. Ah, ich verstehe. Ich gehöre zum alten Eisen, nur weil ich nicht den Sprachgewohnheiten von altklugen Rotzlöffeln fröne. Tja, schiebt mich ruhig aufs Abstellgleis. Versetzt mir nur den Todesstoß. Ah. Ach. Ich hab doch gesagt, nimm's nicht persönlich. Schon gut, ich habe verstanden. Es besteht kein Bedarf mehr für meine Art von Humor. Und ihr möchtet auch nicht den unbestreitbar besten Witz aller Zeiten erzählt bekommen? Den besten Witz? Aller Zeiten? Ja, Es ist so komisch, dass er in den meisten Ländern der Welt verboten ist, weil sich schon ein paar Leute darüber totgelacht haben. Aber das interessiert euch ja nicht. Doch, doch. Interessiert uns sehr. Erzähl. Auch lieber nicht. Ist viel zu anstrengend, in meinem biblischen Alter spritzige Witze zu erzählen. Das machen meine alten morschen Knochen nicht mehr mit. Okay, wir haben verstanden. Wir werden dich nie wieder abwürgen, wenn du uns einen Witz erzählen willst. Also, wie geht er? Also, Jean, wie geht er denn? Der komischste Witz der Welt, Na? Du hast doch einen auf Lager, hä? Oder? Boah, natürlich habe ich einen auf Lager. Er handelt von einem Pinguin. Stellt euch vor, ein Pinguin am Nordpol. Ringsum, gar nichts, ne? Bloß Eis und, Moment, ich fange nochmal von vorne an. Ein Pinguin in New York. Tierisch, was los? Letzter Versuch, ja. Ein Pinguin kriegt eine Torte ins Gesicht. Ja, ist das nicht wahnsinnig komisch? Tja, die drei lachten kein bisschen. Das war ein klares Zeichen, dass ihnen einfach noch die nötige Reife fehlte. Sie konnten einen richtig guten Witz noch nicht verstehen. Aber so schnell gab ich nicht auf. Schließlich sehe ich es als meine Pflicht, die Bildung und Erziehung meiner geliebten Enkel zu fördern, wo ich nur kann. Ich überlegte kurz. Dann versuchte ich es noch einmal. Oh, ich hab's. Ein Pinguin und Bismarck treffen sich mit dem Feldmarschall von... Hey, wo wollt ihr denn hin? Ihr habt doch noch gar nicht die Pointe gehört. Vergiss es, Opa. Den besten Witz der Welt kannst du ein Blöd erzählen. Wir verzichten. Na schön, wie ihr wollt. Die drei wollten es ja nicht anders. Also ging ich in die Kajüte zu Hein Blöd und erzählte ihm den Witz. Hey, Hein, kennst du schon den Witz von dem Pinguin und Bismarck, die sich... Was soll ich euch sagen? Es kam genauso, wie ich es erwartet hatte. Hein krümmte sich vor Lachen und torkelte hinaus auf Deck. Hä? Obi, bitte! Erzähl uns den Witz, bitte! Obi, aufmachen! Ich ließ sie einfach klopfen und hielt die Tür verschlossen. Sollten sie ruhig ein wenig zappeln. Immerhin hatten sie mich in meiner Witzeerzählerehre gekränkt. Mich, ihren Großvater. Schließlich dann, als sie genug gebettelt hatten, habe ich mich erbarmt und ihnen den Witz erzählt. Dieses Mal war es ein Erfolg und sie verstanden ihn. Und was noch wichtiger war, sie erkannten, welch meisterhafter Erzähler ihr Opa ist. Welch begnadeter Künstler. Ja, die schönen Künste. Ihnen war ich schon immer sehr zugeneigt. Schon in frühester Jugend. Ich sang nicht nur mit lieblicher Stimme und tanzte wie eine junge Elfe. Nein, ich malte sogar. Wirklich. So richtig in Öl. Und wer weiß, hätte ich mich nicht für die hohe Kunst der Seefahrt entschieden, wer weiß, ob ich nicht ein weltberühmter und überaus teuer bezahlter Maler geworden wäre. Tja. Und an diese frühe Malleidenschaft wurde ich eines Tages im letzten Jahr erinnert. Da entdeckte ich nämlich, dass meine Kajüte zu einem Maleratelier geworden war, in dem sich meine Enkelchen mit Pinsel und Farbe an einer großen Leinwand zu schaffen machten. Die Proportionen stimmen. Vielleicht noch etwas Neapelgelb für die Schattierung. Immer auf die Perspektive achten. Man übt sich im Bilden der Kunst. Das ist wohlgetan. Vielleicht steckt ja ein kleiner Michelangelo in euch, der nur heraus will. Nur zu, beölt nur wacker die Leinwand. Wir haben die Farben da hinten in der Truhe gefunden. Sie waren fast eingetrocknet. Was? Die Farben, wir haben sie in der Truhe gefunden. Oh nein, ihr habt die Zauberfarben genommen. Die Zauberfarben? Ihr Schimmerlosen, wisst ihr denn nicht, welche Gefahren diese Farben bergen? Du wirst es uns sicher erzählen. Nun, es ist so, dass auch ich dereinst die Berufung empfand, ein Mann des Pinsels zu werden. Ein Meistermaler. Also kaufte ich mir Leinwand und Farbe und pinselte wacker drauf los. Aber die Ergebnisse waren nicht so doll. Mir mangelte es etwas an künstlerischer Schulung. Also ließ ich es erstmal wieder bleiben, bis ich eines Tages diese Reklame in der Zeitung sah. Möchten Sie Maler werden, Stunter? Sind Sie aber völlig unbegabt und talentlos? Verstehen Sie einen Dreck von Perspektive und Farbmischung? Dann kaufen Sie Zauberfarben. Mit Zauberfarben gelingt jedes Bild, egal von wem es gemalt ist. Kaufen Sie Zauberfarben jetzt! Also kaufte ich die Zauberfarben und fing wieder an zu malen. Und tatsächlich, alles, was ich jetzt malte, gelang mir vortrefflich. Ich wurde ein richtiger Meistermaler. Aber nicht nur das. Alle Gegenstände, die ich malte, wurden Wirklichkeit. Sie sahen nicht nur so aus wie im richtigen Leben, sie waren es tatsächlich. Du willst uns erzählen, dass die Sachen, die du gemalt hast, dann in echt da waren? Da war er wieder. Der typische Blick der drei Ungläubigen. Meine Enkelchen sahen mich an, als hätte ich ihnen eine Faustdicke Lüge aufgetischt. Aber ich konnte natürlich beweisen, was ich gesagt hatte. In meiner Kajüte gab es nämlich etliche Sachen, welche die lieben Kleinen bisher für ganz normale Einrichtungsgegenstände gehalten hatten. In Wahrheit aber hatte ich sie vor langer Zeit gemalt. Seht ihr die Vase da mit den Blumen? Die habe ich gemalt. Vorher gab's die gar nicht. Seht ihr diesen Schinken mit den Weintrauben? Ebenfalls von mir gemalt. Man kann ihn sogar essen. Schmeckt vorzüglich. Oder dieser Stuhl, auch von mir gepinselt. Der ist so echt, dass man sogar darauf sitzen kann. Vielleicht hast du dich ja sogar auch selber gemalt. Oder uns und das ganze Schiff. Ja, zweifelt nur. Das ist das Anrecht der Jugend. Aber genau das war es, was mir die Zauberfarben so unheimlich gemacht hat. Man kann alles damit malen. Schönes, Erfreuliches, aber auch Gefährliches und Böses. Zum Glück habe ich nur Gegenstände gemalt, nichts Lebendiges. Aber stellt euch mal vor, ich hätte ein wildes Tier gemalt. Ein Löwen oder eine Boa Constrictor. Und die wären jetzt hier im Schiff. Ach komm, Opa. Wenn du zu geizig bist, uns ein bisschen von deinen Ölfarben abzugeben, dann sag's doch einfach. Ihr glaubt's wieder nicht, was? Überhaupt, was habt ihr eigentlich da gepinselt? Ich warf einen Blick auf die Leinwand, gerade als die kleinen Maler den letzten Tupfer Zauberfarbe auftrugen und bekam einen furchtbaren Schreck. Denn kaum war das Bild fertig, war es nicht länger ein Bild. Es wurde zur Wirklichkeit. Zu einer schrecklichen Wirklichkeit. In ihrer Ahnungslosigkeit hatten die lieben Kleinen nämlich ein Porträt von Heinblöd gemalt. Und der trat nun aus dem Bild heraus, genau in dem Augenblick, als der echte Hein die Kajüte betrat. Tja, und dann gingen die beiden doch tatsächlich freundlich grinsend aufeinander zu. Es war nicht mit anzusehen. Hallöchen, Hallöchen! Oh, Donnerwetter! Hallöchen, Hallöchen! Was denn hier gefällig? Oh, Besuch! Schönen guten Tag! Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Zwei von der Sorte? Das war ja nicht auszuhalten. Ich verließ die Kajüte und schnappte an Deck erst einmal ordentlich frische Luft. Heinblöd in doppelter Ausführung auf meinem Schiff. So eine Katastrophe. Ja, um es kurz zu machen, schon am nächsten Tag ging der gemalte Heinblöd von Bord. So viel ich weiß, hat er sich irgendwo auf den Fidschi-Inseln niedergelassen. Vielleicht hat er da eine Fischfangflotte gegründet und ist nun auf der Jagd nach Fischstäbchen. Tja, wer weiß. Moment mal, habe ich eben Fischstäbchen gesagt? Da fällt mir doch etwas ein, was sich erst in der vorigen Woche abgespielt hat. Heinblöd, meine drei Enkel und ich saßen in der Kombüse am Tisch. Es gab Fischstäbchen, das Lieblingsessen der drei Kleinen. Die hatten wie immer mit gesundem Appetit alles in Rekordzeit verputzt. Alles, bis auf ein einziges Fischstäbchen. Und um dieses entbrannte nun ein regelrechter Kampf, bei dem sogar zu den Waffen gegriffen wurde. Naja, jedenfalls blitzten die Gabeln meiner drei Lieblinge wie Säbel im Gefecht. Hey, halt! Das letzte Fischstäbchen ist für mich. Nix da. Du hast schon 10 Stück, ich habe erst 9. Stimmt gar nicht. Ich habe genau gezählt. Das letzte Fischstäbchen gehört mir. Ah, Angari. Nimm das. Weg da. Jetzt ist aber Schluss. Niemand kriegt das letzte Fischstäbchen. Ach nee, was willst du denn damit machen? Wegwerfen? Nichts dergleichen. Das letzte Fischstäbchen wird immer dem großen Fischstäbchen geopfert. Hä? Alte Seemeertradition. Was? Ich forge man schon lange zur See, aber davon habe ich noch nie was gehört. Tja, das letzte Fischstäbchen wird immer geopfert. Schon unsere Urahnen machten das so. Denn derjenige, der sich nicht daran hält und der das letzte Fischstäbchen aufisst, der wird vom großen Fischstäbchen persönlich zur Rechenschaft gezogen. Was für ein großes Fischstäbchen? Das große Fischstäbchen. Der König der Meere. Man sagt, es beherrsche alle 7 Weltmeere. Selbst Haifische, Muränen und Mörderwale gehen ihm aus dem Weg. Es ist der Löwe des Meeresgrunds, der heimliche Herrscher der Tiefsee. Schon vor tausenden von Jahren wurde ihm traditionell das letzte Fischstäbchen geopfert. Denn wer das letzte Fischstäbchen isst, den holt es auf den Grund des Meeres. Gute Geschichte. Kann ich jetzt das Fischstäbchen haben? Ich hatte nämlich erst 9. Bist du wahnsinnig? Bloß nicht. Hört erst die Geschichte von Balthasar Blaubeer, meinem Vorfahren, der es gewagt hat, das letzte Fischstäbchen zu essen. Balthasar war wie ich ein Seemann und ein großer Fischstäbchenesser dazu. Doch so viele Fischstäbchen er auch verputzte. Das letzte wurde immer geopfert, denn Balthasar hatte mächtigen Bammel vor dem großen Fischstäbchen. Dann kam jener unglückselige Tag. Der Tag der Fischstäbchenverknappung. Die Fischstäbchenfänge an diesem Tag waren ausgesprochen mager gewesen. Und als Balthasar Blaubeer abends beim Armbrot saß und nur noch ein Fischstäbchen übrig war, hatte er immer noch Hunger. Wer sagt eigentlich, dass ich das letzte Fischstäbchen nicht essen darf, dachte er bei sich. Großes Fischstäbchen. Haha, Humbug! Und er verputzte das letzte Fischstäbchen. Da aber verdunkelte sich der Himmel. Das Meer teilte sich. Und seinen Fluten entstieg das große Fischstäbchen. Und das große Fischstäbchen ergriff Balthasar Blaubeer und zog ihn mit sich auf den Grund des Meeres. Ich kann also jedem nur empfehlen, die Finger vom letzten Fischstäbchen zu lassen. Tja, ich schlage folgende Arbeitsteilung vor. Die Bärchen spülen, Heinblöd trocknet ab und ich werde die verantwortungsvolle Aufgabe der Fischstäbchenopferung übernehmen. Käse, das wäre bestimmt lecker gewesen. Ich nahm das Fischstäbchen und verließ die Kombüse. Draußen auf dem Gang verspeiste ich dann das gute Stück. Tja, die Geschichte vom großen Fischstäbchen hatte ich mir nämlich nur ausgedacht. Nicht, dass einer denkt, ich hätte mir auf diesem Wege ein Fischstäbchen schamlos erschwindeln wollen. Oh nein! Der Grund, aus dem ich es tat, war äußerst schmackhaft, ich meine ehrenhaft. Sozusagen pädagogisch wertvoll. Meine drei Enkel sollten lernen, dass man sich bei Tisch nicht um das Essen streitet. Tja, und da stand ich nun auf dem Gang und schluckte gerade den letzten Krübel des Fischstäbchens herunter, als jemand an die Tür klopfte. Sollte da etwa ein Besucher Einlass begehren, um diese späte Stunde? Ich öffnete die Tür und sah entsetzt, dass draußen das große Fischstäbchen stand und mich aus böse funkelnden Augen anstarrte. Verzweifelt versuchte ich, die Tür wieder zu schließen. Kinders, Hilfe! Hilfe! Doch es nützte alles nichts. Das große Fischstäbchen war bestimmt 1000-mal stärker als ich. Und so ergab ich mich schließlich meinem Schicksal. Ich war überzeugt, dass ich nun in die Tiefe des Meeres verschleppt werden würde. Aber aus einem geheimnisvollen Grund war das Fischstäbchen an jenem Tag äußerst milde gestimmt. Und es begnügte sich damit, mir einen strengen Verweis zu erteilen. Außerdem musste ich versprechen, in Zukunft immer schön das letzte Fischstäbchen zu opfern. Also, ich war so erleichtert, dass ich sofort und ganz freiwillig zusagte, das vorletzte Fischstäbchen ebenfalls opfern zu wollen. Dann verschwand der mächtige König der Meere wieder. Da war ich noch mal mit heiler Haut davongekommen und ich nahm mir vor, mich nie wieder über gute alte Bräuche lustig zu machen. Tja, vielleicht sollte ich einfach öfter mal meine große Klappe halten. Tja, ich und meine große Klappe. Na, höflicher wäre es ja zu sagen, meine große Klappe und ich. Außerdem gehört sie schon deswegen an die erste Stelle, weil sie meistens viel schneller ist als ich. Tja, wirklich. Ich weiß, wovon ich rede. So gut wie immer hat sie sich schon ans Werk gemacht, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass ich was sagen wollte. Jawohl, meine große Klappe ist einfach unschlagbar und ich glaube, sie ist noch berühmter als ich, falls das überhaupt möglich ist. Eins aber kann ich euch sagen, so eine große Klappe zu haben, kann einen manchmal auch ganz schön in Schwierigkeiten bringen. Und genau diese weise Erkenntnis versuchte ich vor kurzem meinen drei kleinen Enkeln zu vermitteln. Da tobten sie nämlich durch meine Kajüte und gaben an wie eine Tüte Mücken. Dass ich nicht lache. Ich bin so stark wie 10 Elefanten. Na und? Ich bin so stark wie 100 Elefanten. Dafür bin ich so gefährlich wie 1000 Löwen. Na, nun nehmt mal den Mund nicht so voll. Ein bisschen kleiner tät's auch. Das musst du gerade sagen. Du mit deiner großen Klappe. Das ist es ja gerade. Ihr glaubt nicht, wie oft mich meine große Klappe schon in Schwierigkeiten gebracht hat. Doch, glauben wir. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe nämlich zufällig die größte Klappe auf allen 7 Weltmeeren. Das ist amtlich. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal behauptet habe, ich könnte den Atlantischen Ozean in einem Putzeimer überqueren, mit einem dressierten Tintenfisch als Kopfbedeckung. Beweisen, beweisen, schrien da die Leute. Und was blieb mir anders übrig? 9 Monate habe ich dafür gebraucht. Der Tintenfisch und ich haben uns danach nicht mal mehr guten Tag gesagt. Selbst wenn heute jemand nur das Wort Atlantischer Ozean ausspricht, krieg ich fast einen Nervenzusammenbruch. Atlantischer Ozean! Atlantischer Ozean! Atlantischer Ozean! Atlantischer Ozean! Atlantischer Ozean. Hör auf! Puh! Ein anderes Mal. Da habe ich behauptet, ich könnte das Empire State Building in doppelter Größe aus selbst abgeleckten Eiscreme-Stil naturgetreu nachbauen. Beweisen! Beweisen! Riefen da die Leute. No, und das musste ich wohl. 2,5 Jahre habe ich gebraucht, bis ich die nötigen Stile zusammen hatte. Noch heute kriege ich Augenzucken, wenn ich das Wort Eis am Stiel bloß höre. Eis am Stiel! Eis am Stiel! Eis am Stiel! Eis am Stiel! Aufhören! Und bei einer anderen Gelegenheit habe ich behauptet, ich könnte den Weltrekord im Ameisenkitzel brechen. Hä? Beweisen! Beweisen! Riefen da die Leute. Also musste ich ran. Ich habe damals in 2 Monaten 438.612 Ameisen gekitzelt. Mit der Kolibri-Feder und unter einer Lupe. Wenn jemand seitdem in meiner Anwesenheit Ameisen kitzeln sagt, fangen meine Ohren an zu schlackern wie Großsegel. Ich und meine große Klappe. Ameisenkitzel. Schade. Sag mal, wieso streitet ihr euch überhaupt? Um den Spüldienst. Er ist heute dran. Stimmt gar nicht. Du bist dran. Nein, du. Nein, du. Aber Kinders, wozu die Aufregung, das bisschen Spülkram? Lächerlich. Zu meiner Zeit habe ich das mit links gemacht. Ich kann mich erinnern, 500 Teller und 200 Tassen innerhalb von 4,9 Minuten gespült zu haben. Mit verbundenen Augen. Beweisen, beweisen. Na seht ihr, da war es wieder. Bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, ein wenig nachzudenken, hatte meine große Klappe sich schon selbstständig ans Werk gemacht. Und die Folge? Kurz darauf stand ich mit verbundenen Augen in der Kombüse und spülte Geschirr. Meine drei Lieblinge standen mit der Stoppuhr neben mir und trieben mich gnadenlos an. Noch 2:34. Schneller, schneller. Oh Mann. So, wie gesagt, nicht? Ich und meine große Klappe. Wieder mal war ich in Schwierigkeiten und alles nur wegen meiner vorschnellen, lauten, großen Klappe. Ach, es ist schon ein rechter Fluch. Als ob ich so einen Fluch überhaupt nötig hätte. Schließlich bin ich ja schon mit einem anderen Fluch belegt. Tja, wirklich. Ich bin von einer Hexe verflucht. Jetzt kann ich's zugeben, denn im vergangenen Januar ist es herausgekommen. Das mit dem Fluch meine ich. Bis dahin hatte ich es geschafft, alles geheim zu halten. Das Ganze ist mir nämlich höchst peinlich. Also, im vergangenen Januar saßen wir alle heimblöd, meine Enkel und ich, in der Kombüse. Es war Abend und damit war es auch Zeit für meine drei Enkel ins Bett zu gehen. Na los, Opa, erzähl uns eine gute Nachtgeschichte. Es ist Schlafenszeit. Ach schon. Was ist denn mit dir los? Du hast heute noch kein einziges Wort gesagt. Du bist doch sonst so gesprächig. Komm schon. Was ist denn mit dir? Bist du krank oder was? Tja, wirklich, bis zu diesem Augenblick hatte ich keinen Pieps von mir gegeben. Den ganzen Tag nicht. Klar, dass die Kleinen sich wunderten. Aber ich blieb weiterhin ganz dumm. Da meldete sich Heimblöd zu Wort. Der kannte nämlich den Grund für mein eisernes Schweigen. Das ist der Fluch. Was? Was für ein Fluch? Na, der Fluch der Seehexe, die alte Zippe. Einzelheiten bitte. Na, die olle Seehexe hat den Käpt'n dazu verflucht, dass er alle Jahre wieder am 28. Januar einen Tag lang mit der Stimme eines kleinen Mädchens sprechen muss. Und das ist ihm so peinlich. Stimmt das, Opi, dass du die Stimme eines kleinen Mädchens hast? Stimmt gar nicht. Mach das nochmal. Naja, jetzt wo es raus ist, kann ich ja gleich die ganze Geschichte erzählen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das war meine Stimme. Ist das nicht peinlich? Ein Seebär wie ich und dann so eine liebliche, zarte Mädchenstimme. Na, wo die Kleinen nun mal mein Stimmchen gehört hatten, musste ich ihnen natürlich auch erklären, wie es zu dem Fluch der Hexe gekommen war. Und das alles mit der Stimme eines kleinen Mädchens. Hein und ich waren damals unterwegs mit einer Schiffsladung Zauberzubehör für die Seehexe der Sächsischen Seenplatte. Nicht gerade meine Lieblingskundin, aber man kann sich die Kundschaft nun mal nicht aussuchen. Sie war hässlich wie ein Zitterrochen und bösartig wie eine Feuerqualle. Und sie ließ es sich nicht nehmen, die Ware aufs Genaueste in Augenschein zu nehmen. Na schön zugegeben, bei der Dose mit Fledermausohren in Schlangengalle war das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Allerdings kein Grund, mich gleich in einen Giraffenelch zu verwandeln. Naja, sie hat's dann auch gleich wieder zurückgenommen und mich zurückverwandelt. Aber so ging es jetzt bei jedem Artikel. Die Spinnenbeine in Krötenblut waren falsch ausgezeichnet. Also wurde ich in eine indische Elefantenmaus verwandelt. Beim Schlangengift hatte ich die falsche Sorte mitgebracht. Kobra anstatt Klapperschlange. Und zack! Die Geiereier waren nicht aus Bodenhaltung. Und peng! Trotzdem blieb ich die Ruhe selbst. Der Kunde ist König. Das ist mein Motto. Dann wollte die alte Schreckschraube auch noch all die Verpackungen der letzten Lieferung zurückgeben und dafür Pfand kassieren. Auch das habe ich noch geschluckt. Aber dann hat sie es zu weit getrieben. Auch ich habe meine Belastungsgrenze. Ha. Das muss ja etwas Furchtbares gewesen sein. Das kann man wohl sagen. Sie wollte mit Rabattmarken bezahlen, die schon seit 50 Jahren ungültig waren. Oh Mann, das ist wirklich hart. Und was hast du gemacht? Ich hab ihr gesagt, sie können sich ihre Rabattmarken... Das würde ich jetzt hier vor den Bärchen nicht so genau ausführen, Captain. Stimmt. Naja, jedenfalls... Ich hab ihr derart die Meinung gesagt, dass sie meinte, so ein schmutziges Maulwerk hätte sie noch nie gehört. Und deshalb hat sie mich dazu verdonnert, einmal im Jahr mit der reinsten aller Stimmen, mit der Stimme eines kleinen Mädchens zu sprechen. Bis die Uhr 9 schlägt. Und was hat die Hexe mit dir gemacht, Hein? Du kommst uns heute so verändert vor. Seit wann liest du so schwierige Bücher? Ja, mich hat die Hexe auch verflucht. Bloß weil ich dabei war. Weil das Schlimmste, was es für Hein gibt, das Nachdenken ist, hat sie ihn dazu verflucht, an diesem Tag so intelligent zu sein wie 10 Nobelpreisträger. Ich kann euch sagen, das tut weh. Aber es hat auch seine angenehmen Seiten. Mir ist zum Beispiel eben durch bloßes Nachdenken eingefallen, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn des Lebens? Echt? Na los, erzähl! Na ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir waren aufs Äußerste gespannt, was Hein Blöd uns nun über den Sinn des Lebens zu erzählen hatte. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, so einen klugen Kopf persönlich kennenzulernen? Einen, der den Grips von 10 Nobelpreisträgern in sich vereint. Doch gerade als Hein den Mund aufmachte, um uns nun eine noch nie gehörte Erkenntnis zu Gehör zu bringen, schlug es 9 Uhr. Der Fluch war wieder von uns genommen. Der Sinn des Lebens ist... Jetzt habe ich's vergessen. Oh. Ich kann euch sagen, was der Sinn des Lebens ist, Kinders. Ja? Was denn? Abendbrot! Das ist der Sinn des Lebens. Da ist was Wahres dran. Du solltest Philosoph werden, Opi. Bin ich doch. Habe ich euch noch nie die Geschichte erzählt, wo ich da unterwegs war im philosophischen Ozean mit der Schiffsladung Eulen, die ich nach Athen tragen sollte? Tja, so war das mit dem Fluch der Seehexe. Zwar haben wir nichts über den Sinn des Lebens erfahren, das war nun wirklich sehr bedauerlich, aber wir waren glücklicherweise wieder ganz die Alten. Glaubt mir, auch für einen alten, welterfahrenen und wirklich abgehärteten Seebären wie mich ist es immer wieder äußerst unangenehm, mit solchen geheimnisvollen Kräften in Berührung zu kommen. Ganz schön unheimlich ist das. Und manchmal ist es nicht nur unheimlich. Manchmal kann einem sowas auch richtig auf die Nerven gehen. Jawohl! Nehmt zum Beispiel den Poltergeist, der manchmal auf meinem Kutter sein Unwesen treibt. Der geht mir wirklich auf die Nerven. Also, das muss ich euch mal genauer erzählen. Von Zeit zu Zeit spukt auf meinem alten Kutter so ein Poltergeist herum. Der ist natürlich unsichtbar, wie es sich für einen richtigen Geist gehört. Er ist nicht besonders bösartig, nö, das nicht. Aber er nervt. Zum Beispiel neulich. Wir waren in meiner Kajüte heimblöd, reparierte da irgendwas. Meine 3 Enkel hatten es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht und lasen. Und ich saß vor dem Fernseher. Da schwebte plötzlich eine Blumenvase quer durch den Raum. Also eigentlich schwebte sie nicht, vielmehr war es so, dass der Geist die Vase durch den Raum trug. Aber da er unsichtbar war, sah man nur die Vase und es schien, als würde sie schweben. Die Vase kam auf mich zu und als sie genau über meinem Kopf war, ließ der Geist sie los, sodass sie auf meinen armen Schädel herabfiel und zersprang. Oh, aua! Jetzt langs aber! Entweder dieser Geist verschwindet oder ich setze ihn höchstpersönlich vor die Tür. Dazu müssen Sie ihn erstmal sehen, Captain. Er ist unsichtbar. Geist? Unsichtbar? Was ist los? Ach, das ist nur Hein Urblöd, mein Vorfahre. Der spukt nur wieder mal ein bisschen. Kein Grund, sich gleich aufzuregen wie sonst was. Dazu habe ich aber allen Grund. Seine Witze gehen jedes Mal auf meine Kosten. Er hat sie eben gern. So zeigt er seine Zuneigung. Nur darauf kann ich verzichten. Kann uns vielleicht mal jemand aufklären in dieser Angelegenheit? Tja, mein Vorfahre, Hein Urblöd, hat damals die Säge erfunden. Leider saß er auf dem falschen Teil von dem Ast, an dem er sie ausprobiert hat. Alte Familientradition. Seither spukt er durch die Jahrhunderte. Er wird erst Ruhe finden, wenn er jemanden richtige Angst einjagen wird. Aber dazu ist er einfach zu blöd. Liegt in der Familie. Oh. Da, jetzt ist er schon wieder gegen den Balken gelaufen. Da, jetzt ist er wieder über den Schemel gestolpert. Ha, ha. Sag nicht, dass er sich wieder am Tischtuch festgehalten hat. Doch. Ich bring ihn um. Diesmal bring ich ihn um. Geht doch gar nicht. Er ist doch schon tot. Es gäbe da allerdings noch eine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Welche? Welche? Wenn wir es schaffen, dass er freiwillig Oberbootsmannsmaat Spinatsalat sagt, dann verschwindet er vielleicht. Hab ich mal in einen Gruselfilm gesehen. Aha, gut, ich versuch's mal. Hey, du Geist, horch mal! Was ist denn, Chef? Du darfst niemals, niemals, hast du verstanden? Und unter keinerlei Umständen das Wort Oberbootsmannsmaatsspinatsalat aussprechen. Hast du das kapiert? Oberbootsmannsmaatsspinatsalat? Ah! Oh, wie sagt mir, ich vergehe. War das ein Jubel! Endlich gab die alte Nervensäge Ruhe. Erleichtert atmete ich auf. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass ich mich zu früh gefreut hatte. Denn eine gläserne Schale, die eben noch auf dem Tisch gestanden hatte, erhob sich ganz langsam und schwebte hinauf, bis sie genau über meinem Kopf stand. Hein Urblöd hatte uns also nicht verlassen. Was nun kommen musste, war klar. Er zertepperte die Schale auf meinem Kopf. Au! Ich hab nur so getan. Wer ist immer noch da? Um zu beweisen, dass er noch immer unter uns weilte, ließ der Geist nun eine ganze Reihe von Tellern, Tassen und Schüsseln zu Bruch gehen. Nur so zum Spaß. In den Gruselfilmen hat das prima geklappt. Oh, oh, oh, oh. Wisst ihr, am meisten wurmte mich ja, dass ich auf den tollen Tipp von Heinblöd reingefallen bin. Von wegen Oberbootsmannsmaatsspinatsalat. Mit sowas lässt sich doch kein Geist vertreiben. Noch nicht mal einer, der so beschränkt ist wie Hein Urblöd. Wenn ihr nun meint, das sei eine unwahrscheinliche Geschichte gewesen, dann muss ich euch sagen, ich kenne eine, die ist noch viel unwahrscheinlicher. Und doch ist sie passiert. Großes Seebären-Ehrenwort. Die meisten Leute glauben ja, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, ein UFO zu sehen. Also da bin ich anderer Meinung. Ich bin nämlich mal einem begegnet. Jawohl. Und von dieser Begebenheit habe ich eines Abends auch meinen drei Bärchen erzählt, weil das Thema sich gerade so ergab. Wir saßen nämlich vor dem Fernseher und schauten uns einen Science-Fiction-Film an. Der war so aufregend, dass ich ganz hibbelig wurde. Nur reg dich ab, Opa. Das ist doch bloß ein aller Science-Fiction-Film. Alles Humbug. Was wisst ihr denn schon? Das ist sehr realistisch gemacht. Genauso war das bei mir auch damals. Och, komm. Du willst uns doch wohl nicht verklickern, dass du Kontakt mit einem UFO gehabt hast. So ist es, Kinders. So ist es. Es war... In einer Nacht wie dieser? Puh. Ja, in der Tat. Es war in einer Nacht wie dieser, als ich unterwegs war im Meer der Ruhe, kurz vor dem astronomischen Archipel, als die fliegende Untertasse über mir auftauchte. Mächtige Weltraumstrahlen ergriffen mein Schiff und zogen es ins Innere der fliegenden Untertasse. Ja, klar. Weltraumstrahlen. Wir sind im Bilde. Das Erschütterndste aber war das Aussehen der Außerirdischen. Ich hatte eklige, schleimige Monster erwartet, mit 5 Augen und Tentakeln als Armen oder so. Aber nein, sie hatten das liebreizendste Aussehen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Sie sahen nämlich alle aus wie ich. Hä? Ah ja. Kein Wunder, denn es waren ja gar keine Außerirdischen. Es waren tatsächlich ich. Du warst sie? Sie waren du? Erklärungsbedarf. Das kam so. An Bord waren gar keine Außerirdischen. Die fliegende Untertasse war ferngesteuert von irgendeinem Planeten, Lichtgenre von der Erde entfernt. Und dabei war das Raumschiff in einen Zeitknoten geraten. Zeitknoten? Das ist so. In dem Moment, in dem das Raumschiff mein Schiff hochholte, geriet es in einen Zeitknoten. Das bedeutet, es muss dieselbe Sache, die es gerade macht, immer wieder und immer wieder von vorn machen. Ein ausgesprochen seltenes Phänomen. Und so wurde ich und mein Schiff immer wieder ins Raumschiff geholt, bis es vor lauter Blaubeeren fast aus den Nähten platzte. Und es hörte und hörte nicht auf. Die Lage wurde wirklich bedenklich. Da kam dir die Lösung mit der Ladung. Richtig, woher wisst ihr das? Haben wir mal in einem Science-Fiction-Film gesehen. Jedenfalls. Also ich hatte da nämlich... Ladehemmung? Zeitknoten-Entknotungsspray geladen. Tja, einen ganzen Schiffsrumpf voll. Ja. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann, nicht? Für den Fall, man gerät mal in so einen Zeitknoten. Dann ist man ohne Zeitknoten-Entknotungsspray völlig aufgeschmissen. Also habe ich tüchtig Zeitknoten-Entknotungsspray versprüht, bis der Zeitknoten vollständig entknotet war. Dadurch verschwanden die anderen Blaubeeren. Ja, sogar das ganze Raumschiff verschwand. Nur ich und mein Schiff blieben übrig. So war das, meine Begegnung mit dem UFO. Eine ausgesprochen unwahrscheinliche Geschichte. Allerdings. Ausgesprochen unwahrscheinlich. Fast kaum zu glauben. Tja, aber das ist ja auch das Gute an unwahrscheinlichen Geschichten. Was denn? Es ist noch ausgesprochen unwahrscheinlicher, dass sie sich wiederholen können. Nicht mal in einer Nacht wie dieser? Ich beruhigte die Kleinen und antwortete, nicht mal in einer Nacht wie dieser. Doch kaum hatte ich das gesagt, schien ein gleißend helles Licht von draußen in die Kajüte herein. Und als wir zum Bullauge hinaussahen, stellten wir fest, dass ein silbrig schimmerndes UFO gerade dabei war, auf dem Deck meines alten Kutters zu landen. Ausgesprochen unwahrscheinlich. Tja, so unwahrscheinlich es auch klingt, auf Deck parkte wirklich und wahrhaftig ein UFO. Allerdings, es machte sich schon ziemlich bald wieder auf die Reise, sodass wir gar keine Gelegenheit hatten, es näher zu studieren. Damit war klar, dass es sich nicht in so einem verteufelten Zeitknoten verheddert hatte. Und so kam ich glücklicherweise auch nicht in die Verlegenheit, nach dem Zeitknoten-Entknotungsspray suchen zu müssen. Denn ich wusste verflixt doch mal überhaupt nicht mehr, wo ich es aufbewahrte. Das ist mir schon ein wenig peinlich. Schließlich bin ich ja die Ordnungsliebe in Person. Tja, ich bin sogar der mehrfach preisgekrönte Erfinder der Ordnung. Ganz ehrlich, großes Bärenwort.